kannst du vielleicht mal das Maul halten, wenn du mit mir redest? We'll be right back.

Keiner kommt hier lebend raus.